Moin Moin, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Wir haben den 11. April. Ja, normalerweise mache ich ja meine Podcasts immer auf Spotify. Aber ich habe gerade nichts zu tun und na, es regnet draußen und boah, so viele Probleme. Es ist aber sowas, ich komme mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Sowas passiert immer mehr, immer mehr. Wie gesagt, ich hatte ja einen neuen Herd bestellt, mit Anschluss und ja, nee, wir haben keinen Anschluss. Ich sage, den habe ich aber so bestellt, ne? Ja, jetzt haben sie den Clara Dutch wieder mitgenommen. Jetzt muss ich mal mit meinem Versandhändler mal abwarten, was da passiert, weil ich hatte ja extra 19 Euro bezahlt. Für einen 24-Stunden-Service und ja, mit denen auch nochmal telefoniert gestern. Also nicht nur einmal, ich glaube dreimal. Ich glaube, ich bin den, aber ich hatte immer jemand anders am Apparat, deshalb bin ich da, habe ich da nicht immer nur einen genervt. Und ja, nee, das ist hier nicht so aufgenommen worden. Und mit der Tuse, wo ich die Bestellung aufgenommen hatte, ne, bin ich das dreimal durchgegangen. Dreimal. Ich sage, haben Sie das mit eingetragen? Haben Sie das mit eingetragen? Dann wollte sie mir noch eine Garantieverlängerung aufs Auge drücken. Nochmal, also statt 24 Monate, 48 Monate. Und ja, aber ich finde, 24 Monate reicht. Und ja, und dann habe ich dann mit dem Händler dann oder mit dem Spediteur gestern auch zweimal telefoniert, der den Herd geliefert hat. Und der hat mir dann gesagt, ja, beim 24-Stunden-Service gibt es keinen Anschlussservice. Also wenn man im 24-Stunden-Service Anschluss, in einem 24 Anschluss, in einem 24-Stunden-Service einen Anschluss haben möchte, das machen die nicht. Weil da ein ja, ausgebildeter Elektriker mitkommen muss. Ne? Jetzt habe ich aber, ich kann ja sagen, also der Herd kommt von Otto oder kam von Otto. Jetzt hatte ich aber bei Otto gelesen, dass das gar keine Elektriker sind, sondern dass sie so einen Schnellkurs haben. Ne? Und dann hat er dann mir am Telefon auch gesagt, ja, das stimmt. 80 Stunden Einweisung für Anschluss am Starkstrom. Ah, Moment, ich muss was trinken. Und ich hatte ja gestern schon meinen alten Herd verschenkt. Und hatte bei meinem Vermieter auch angerufen, weil ja die Dose die sah also nicht mehr ganz koscher aus und da ist auch noch extra jemand gekommen, ganz nett, hat dann halt die Dose neu verlegt, ja, ein paar Zentimeter nach oben, hab den auch noch ein Kabel abgekauft, so ein neues Starkstromkabel. Ich hatte erst gefragt, kann ich nicht das alte benutzen? Sagt er, nee, also man sollte. Jetzt muss ich wieder gehen. Moment. Das habe ich eigentlich nur bei meinem Live-Podcast. Man sollte, also bei meinem Podcast auf Spotify, Oldenburg, deine Stadt, einfach mal eingeben, wenn ihr bei Spotify seid, Oldenburg, deine Stadt. Ja, zurück zum Thema. Ja, der hat halt gesagt, ja, man sollte schon ein neues Kabel benutzen und ja, das. Der hat irgendwie mit seinem Chef telefoniert, also das Kabel ist wohl aus der Kaffeekasse. Also war schon ja, 50% günstiger, als ob man es neu kauft. Moment, noch einmal. Ja, und jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich jetzt diesen 24-Stunden-Service ja, gut geschrieben kriege. Wie gesagt, ich hatte das ein paar Mal gesagt und gesagt, 19 Euro haben oder nicht haben. Und naja, ich hoffe jetzt bei der nächsten Bestellung, dass ich muss schon wieder gehen. Aber ich bin jetzt also so raus. Ich bin nämlich ein bisschen müde, habe so schlecht geschlafen. Ich bin ja Löwe und mir schlägt ja alles aufs Gemüt und auf den Magen. Und Moment, ja geil jetzt hier. Aufs Gemüt, auf den Magen und ja, und so 19,90 € haben oder nicht haben. Ja, aber es ist immer was. Entweder ist was kaputt oder. Also, obwohl ich sage, der Lieferservice, da die Spedition, die waren eigentlich ganz nett, ne? Haben aber kaum Wort Deutsch verstanden. Meistens immer Osteuropäer, die die Sachen ausliefern, die kein Deutsch sprechen oder nur gebrochen Deutsch. Und ich sage hier, Aufbau. Sagt er, nee, nix hier Aufbau. Ich sage, ich habe das damit bestellt. Ne? Und dann ja, hat er den Chef angerufen. Und ja, ist halt nicht übermittelt worden. Oder es ist übermittelt worden, aber wohl während der Übermittlung ist das dann ja, rausgeflogen, weil man halt im 24-Stunden-Service. Ach, leck mich am Arsch. Dass man im 24-Stunden-Service das nicht machen kann. Ne? Hätten die aber von Otto eigentlich auch wissen müssen. Ne? Aber, ja, die war die ganze Zeit mit mir am Rumflirten. Vielleicht hat sie das auch irgendwie dann verpeilt. Ich habe aber extra dreimal nachgefragt. Ne? So, was haben wir denn jetzt? 20 nach 1. Boah, mein Blutzucker geht auch schon wieder den Bach runter und ich musste. In 2 Wochen, also nächste diese Woche nix, obwohl ich will ja nichts Falsches erzählen. Ich muss mal eben auf meinen Spickzettel gucken. Was haben wir denn hier stehen? Genau, am 22. April muss ich nochmal zum Zuckertest um 7:40 Uhr und am 23. April 12 Uhr, ja, dann Besprechung, wie wir das machen. Weil ich hätte gern ein paar Tabletten. Und naja, es ist halt Diabetes 2, Altersdiabetes. Aber ja, die will mir halt keine Tabletten verschreiben. Und leck mich am Arsch. Ich soll es halt lieber die Ernährung probieren. Und boah. Na, aber ich merke das, das liegt an meinem Zucker. Also ich habe jetzt auch wieder so den Punkt. Entweder ein Stück Schokolade essen, aber das habe ich gestern schon gemacht, jede Menge, habe auch keine mehr hier, damit mein Blutzuckerspiegel wieder hochkommt oder mich hinlegen. Also es geht innerhalb von, da merke ich das und zack, bin ich weg. Ne? Dann kann ich, also, außer ich bin an der frischen Luft am Laufen und so. Oder wo ich in Borkum in Reha war, da hatte ich das auch nicht. Also ich denke schon, es liegt so ein bisschen an meiner Ernährung und ich gehe noch mal kurz, es ist auch egal. Ja, ich hatte so schön fast 10 Kilo abgenommen auf Borkum. Sagt man auf Borkum oder in Borkum? Ich glaube, ist das gleiche wie Mallorca, ne? Auf Mallorca, in Mallorca, ne? Hatte also schön 10 Kilo abgenommen. Ja, jetzt habe ich wieder 4 Kilo drauf und ist bei mir so das langweilige Frustessen. Ne? Du bist allein zu Hause und außer ich bin unterwegs, spazieren, laufen, joggen, mit dem Hund draußen und so, da bin ich ja beschäftigt. Da tue ich ja nicht so alles in mich reinstopfen und ich muss auch immer aufpassen, wenn ich was einkaufe für eine Woche. Ich tue ja abends immer so ein bisschen Schlafwandeln, ne? Also so Halbschlaf. Ich kriege das zwar mit, aber dann tue ich da eine Scheibe und davon eine Scheibe, dann mal Glas Nutella in den. Ich wollte schon sagen, in die Fresse schmieren. Und ja, so ein halbes Schlafwandeln deshalb. Und das, was ich so für eine Woche aufkaufe, tue ich so innerhalb von 2 Tagen wegfuttern. Und das ist natürlich auch nicht so der Sinn des Erfinders. Sagt man das so? Der Sinn des Erfinders. Ja, Wetter ist scheiße. Ich hatte gestern auch versucht, meine 30 Kilometer zu laufen, habe aber, glaube ich, nur knapp 20 geschafft und bin runter zum Bornhorst, zum Woldsee gelaufen. Ich verwechsel immer Bornhorster See und Woldsee. Bin runter zum Woldsee gelaufen und aber auch nur bis zu den Bahnschienen und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Also gestern hatte ich. Oh, sorry, Leute. Ja, gestern hatte ich da überhaupt gar keine Nerven zu. Also, gerade eine Serie mir angeguckt. Moment, ich rauche mir mal eine. Habe ich ja eben schon geschrieben, ne? Oder genau, ich hatte es eben schon geschrieben. Wollte mir eben eine Zigarette anmachen. Feuerzeug und dann. Moment. Feuerzeug angemacht, jetzt, also wie jetzt auch. Dann habe ich mich irgendwie gewundert, dass die Zigarette nicht gebrannt hat. Ich hatte noch gar keine im Mund. Ich hatte die vergessen. Oh Mann, sorry. Hatte die vergessen aus der Schachtel zu nehmen. Scheiße. Scheiß der Hund drauf. Ja, das liegt am Alter. Ja, 15. August ist es soweit. Ach, dann werde ich schon 39. Am 15. August 39. Und ich fühle mich wie 25, ne? Oder wie 18. Naja, scheiß der Hund drauf. So, was hatte ich gesagt? Genau, wir haben jetzt 5 vor halb 2. Quatsch. Doch, 5 vor halb 2, nicht 5 vor halb 3. Geht meine Funkuhr nicht richtig? Doch, 5 vor halb 2. Und ja, bin mir jetzt am Überlegen, ob ich den Herd überhaupt nehme. Weil ich habe ja eine Mikrowelle mit Grill und Backfunktion und. Ja, aber da ist jetzt ein Loch, also da muss eigentlich schon ein Herd rein. Und ich will ja ab und zu auch mal was backen oder keine Ahnung. Und ja. Melancholie, wieder Wochenende, nachdenklich. Und ja, die Scheiße ist, Fitnessstudio ist zu. Ich sag, sonst wäre ich jetzt bestimmt, nicht bestimmt, sonst wäre ich jetzt im Fitnessstudio und danach schön. Ja, eigentlich mache ich danach dann Sonnenbank und dann Sauna und dann tue ich dann ja meine Kilos abschwitzen, runterschwitzen und also die Sauna fehlt mir. Also war auf Borkum auch, aber die war von den 6 Wochen war die bestimmt 3,5 Wochen zu wegen Corona und da musste man sich eintragen, dass nur 3 Leute rein dürften und und die meisten hatten keinen Bock auf Sauna. Und dann habe ich immer ein paar Leute überredet, sich in die Liste einzutragen. Ich sage, ihr könnt euch ja eintragen, aber ihr braucht ja nicht kommen. Ne? Ja, war aber aus versicherungstechnischen Gründen, nein, das müssen mindestens. Ich gehe mein Leben lang in diese Sauna. Also ich bin da noch nie ohnmächtig geworden und so. Aber wie gesagt, das war auch eine Katastrophe. Und dann, aber das ist so das, was ich hier vermisse. Ne? So ein bisschen auf den Stepper und. Laufen, schwitzen, Sonnenbank, Sauna und ein paar neue soziale Kontakte knüpfen und ja. Ich hätte gerne, wenn jetzt das mit dem Kühlschrank, nicht mit dem, ich hab die Kette noch schon gesagt, wenn das mit dem Herd, nicht dem Kühlschrank, den Kühlschrank habe ich ja schon in Rot, in Rosa. Wenn das mit dem Herd klappt, dann hätte ich gerne noch ein, ja, hier ist ja so eine Uraltspüle drin, die hatte ich ja damals mit übernehmen müssen beim Einzug. Und hätte ich gerne in Schwarz und hab mal geguckt, so im Baumarkt kosten die so 150 bis 200 €. Weiß jetzt allerdings nicht, ob da eine Armatur mit dabei ist. Also Spülbecken ja, aber man könnte ja auch die alte, die, also Armatur, den alten Wasserhahn benutzen. Und das würde bestimmt schnieke aussehen, wenn man daneben ein schwarzes Küchenbordteil daneben prökelt. Und ich weiß noch nicht, wie das festgemacht ist. Also ich habe da mal gestern so ein bisschen geguckt. Ich denke mal, das wird nur durch den Wasserhahn gehalten, damit man das Teil, also den Wasserhahn und den Anschluss vom Wasserbecken, Abfluss. ich weiß nicht, ob das noch an der Wand dran mit Silikon geklebt ist. Aber ich bin ja technisch total unbegabt. Also ich, ja gut, ich kann einen Nagel in die Wand hauen, aber da hört die Sache schon auf. Aber da, dafür kann ich richtig gut kochen. Ne? Ja. Also mir ist vor ein paar Tagen wieder erzählt worden, dass Viv wäre gestorben, ne? Weil ihr Facebook-Profil weg ist. Ne? Aber man kriegt ja laufend irgendwelche Scheiß-Nachrichten zugeschickt, wo man gar nichts drüber hören möchte und so, aber ich hatte vor ein paar Tagen mit dem Jugendamt telefoniert, weil ich eigentlich nochmal mit dem Gedanken gespielt hatte, Kontakt zu meinem Sohn aufzunehmen, auch zu dem in Düsseldorf, ne? Aber Düsseldorf tut sich nichts. Also ich habe dat Verena auch mal angeschrieben und so, aber die meldet sich irgendwie nicht. Und hier in Oldenburg, ja, nee, nee, sagt sie, dat Wiff lebt noch, also. Die hat nicht gesagt, dat Wiff, also Wiff, Herr von Bödefeld, wie ich sie immer nenne, lebt noch. Und ja, aber ich weiß nicht, warum sie ihr Facebook-Profil gelöscht hat. Keine Ahnung, vielleicht doch zu viele neue Beziehungen gepostet und naja, da leidet natürlich der Ruf, ne? Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, ne? Und, ja, ich bin ja vor 10 Jahren oder vor 12, 13 Jahren hier runtergezogen und ich bereue es nicht, ne? Ich hatte eh einen Burnout, auch keinen Bock mehr auf meine Arbeit. Aber die Story habe ich ja schon mal erzählt, nach 20 Jahren meinen Job gekündigt, der Liebe wegen und damit ich bei der Geburt mit dabei sein konnte, dürfte. Mann, ich wusste jetzt von Anfang an, dass das nicht klappt, weil wir hatten uns in den 2 Jahren, wo wir davor zusammen waren, oder sie hat sich immer wieder getrennt, zusammen getrennt und mich unterdrückt auf dem Telefon. Damals gab es noch eine SMS-Flat, also da gab es noch keine SMS-Flat und da habe ich, ich weiß noch, habe ich so viel verballert und ich weiß noch, wir an einem Tag, da haben wir uns so, da kam ich gerade an, da haben wir uns sowas von gestritten. Und dann bin ich 3 Stunden später in den Zug, bin zurück nach Solingen und dann kam halt, es tut mir so leid. Und dann, kaum in Solingen angekommen, wieder zurück nach Oldenburg. Also an dem Tag habe ich 250 € verfahren. Und ja, ich hätte alles getan. Ich habe alles getan, aber ja, sie hat irgendwie Nachholbedürfnis, ihre Jugend nachholen und ja, die Bett-1-Matratze gibt es jetzt nicht mehr im Fernsehen. Ne? Ja. Scheiß der Hund drauf. Es ist traurig und sag man hat. Ich habe ja auch von meinem Sohn das Gesicht als Tattoo auf meinem linken Oberarm. Und wenn man ein Kind über 10 Jahre nicht sieht, man hat einem alles genommen. Ne? Also. Habe zwar immer so ab und zu Nachrichten von Leuten bekommen, die sie kennen, sie lebt ja noch, und mich kennen und mir dann immer na, ab und zu mal auch mal heimlich Fotos zugeschickt und so und sagt, wir wohnen 10 Minuten auseinander mit dem Fahrrad. Ne? Also, so. Ja, aber ja, aber ich wusste es damals, aber ich sage immer, ich möchte mich nicht in ein paar Jahren fragen, was wäre gewesen, wenn. Ne? Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann muss ich es auch machen, obwohl ich weiß, es war ein Fehler. Ne? Also mein Chef wollte mir damals 3, 4 € mehr Gehalt geben, sagte, du kannst ja nicht nach 20 Jahren den Job kündigen. Ja, aber Oldenburg ist meine neue Heimat geworden. Ja, was will man machen? Ne? So, ich hau mich jetzt ein bisschen aufs Ohr. Das war das eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte euch allen eigentlich nur ein schönes Wochenende wünschen. Oder den schönen Restsonntag. Mich mal auskotzen über den Herd hier. Ah, ich sag nicht. Ich bin immer noch was von so sauer. Ach, das ist. Ja, das ist, weiß nicht, sauer, traurig, enttäuscht und. Da wartest du den ganzen Tag hier, ne? Hatte ich früher schon. Da wartest du den ganzen Tag und dann kommt entweder der falsche Scheiß oder du kriegst irgendwie 1 Stunde bevor der Liefertermin ausläuft Bescheid. Nee, wir schaffen das heute nicht. Wir kommen morgen. Naja. Aber sagst du, als sie hier den Balkon gemacht haben, hier in meinem Einzimmer-Apartment. Also ich nenne es einen Balkon, ist ja eigentlich ein Fluchtweg für die Feuerwehr. Und nicht Feuerwerk. Feuerwehr, Fluchtweg für die Feuerwehr. Aber es wertet die Wohnung sowas von auf. Und dann das Körbchen, Knuffel, Wuffel für Elli, the Sheltie, Sheepdog. Also das wertet die Wohnung schon auf. Besonders wenn der Hund hier ist, dann wird die Wohnung nochmal aufgewertet. Ja, nur Probleme, das ist Wahnsinn. Also ich würde gerne jetzt noch ein bisschen laufen, aber 1:30, also sag, wenn ich jetzt zum Woldsee laufe, ich laufe dann zum Woldsee, bis zum Parkplatz, hinten raus, rum, Karl-Jaspers-Klinik, Irrenanstalt und dann wieder zu mir. Also da bin ich so, 4 Stunden unterwegs. Ne? Bin ja auch ein kleiner Fußkranker. Und das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt ein Stündchen die Augen zu oder vielleicht auch anderthalb. Ich merke gerade, mein Blutzuckerspiegel steigt gerade wieder und ja, und dann mal schauen. Also keine Ahnung, ich noch so viele Baustellen, die abgearbeitet werden sollten, müssten auf jeden Fall. Und aber mich mit dem Jugendamt auch, sag mal, ein anderer Kleiner wohnt ja in Düsseldorf. Und meine große Tochter, naja, die will mit mir nicht mehr zu tun haben. Naja, gut, weil ich halt die Familie damals wegen einer Drogensüchtigen verlassen habe, mit der ich das zweite Kind habe. Und ja, aber wie gesagt, ich hab da keine Nerven für. Also, mich die letzten Jahre so dahinter geklemmt, irgendwie Kontakt aufzubauen, aber wenn dann ja, einem immer wieder Steine in den Weg geworfen werden oder. Dann heißt es, ja, sie dürfen ihr Kind sehen, aber nur unter Aufsicht. Und nee. Nee, das können sie knicken. Das können das Jugendamt knicken und meine Ex-Tussen können das auch knicken. Also ich bin ja kein Schwerverbrecher, ne? Aber wenn ein neuer am Start ist, ne, und dann, oder immer wieder neue und dann meinen müssen, sie müssen Papa-Ersatz sein. Ich hatte ja auch zwischendurch noch Frauen mit Kind und. Nein, ich bin kein Vaterersatz. Also dafür sind die Väter zuständig. Ne? Und wie gesagt, und auch die anderen Frauen, Mädels, die haben sich ja mal geliebt. Ne? Sonst hätten sie es ja nicht einen Braten in die Röhre setzen lassen können, sollen, wollen, hätten. Hätte, hätte Fahrradkette. Und, aber es wird auch meistens auch so über Ex so viel Scheiße gelabert und so. Ich bin ja auch das größte Arschloch der Nation und aber sag, wenn sie sich mal wirklich vor Augen halten, also wenn man nach 20 Jahren einen festen Job aufgibt, ne, also größer kann der Liebesbeweis ja gar nicht sein, ne? Und, ja, wie gesagt, Oldenburg ist meine Heimat geworden und ja, Papa ist tot, Mama ist auch gestorben, jetzt vor ein paar Monaten oder ja, voriges Jahr. Und ich sage immer, man könnte mir in Solingen ein Haus hinstellen, sagen, du könntest hier kostenlos wohnen und so. Nein, Oldenburg ist meine Heimat geworden und habe auch erst, ja, seit ich hier in Oldenburg wohne, lebe. Mitgekriegt, was Solingen eigentlich für eine Dreckstadt ist. Ne? Das ist, habe ja Sterbebegleitung bei meiner Mama gemacht und war da auch immer länger unten, als ich eigentlich dürfte. Und ja, aber wenn man da lebt, obwohl ja viele fragen immer, Solingen Ruhrpott? Nein, Solingen ist nicht Ruhrpott. Solingen ist bei Düsseldorf die Ecke. Ne? Düsseldorf, Gaun und ja, aber man merkt es halt nicht, wenn man da lebt. Ne? Und ja, Oldenburg ist schon eine schöne Stadt. Ich war jetzt auch seit einem Jahr nicht mehr da. Ist ja eh alles zu. Was soll ich da durch die Gegend torkeln, tucken? Nee, torkeln, tuckeln, keine Ahnung. Und doch, Oldenburg ist schon schön. Deshalb, also, ihr Oldenburger sollt mal wirklich mal irgendwo hinfahren. Und ich war ja auf Borkum in Rea. Voriges Jahr und da haben mich alle gefragt, und ist die Luft gut hier? Also sie war gut, aber ob sie jetzt viel besser war als in Oldenburg, ja ein bisschen, ne? War halt viel Wind. Nordseeklinik Borkum, Platz 1 Hotel am Platz, sag ich mal so, ne? Geiles Teil, geiles Teil. Also sag ich, zu Corona-Zeiten, wir waren, glaube ich, 50 Mann oder so, also wenn überhaupt. Und nur eine Zeit zum Essen, zum Frühstücken, zum Abendbrot. Und Personal hat mir erzählt, wenn es komplett ausgebucht ist, dann hast du morgens früh zwei Zeiten, mittags zwei Zeiten und abends zwei Zeiten, wo du dann zum Essen kommen kannst. Und doch, also Borkum war schon eine Reise wert. Und war auch gut, dass ich das gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon am Labern bin, aber ich will jetzt ein bisschen die Augen zumachen. Ist doch so keiner der Moment, keiner da im Moment, der sich das anhört. Ich kann später sehen, wie viele Leute sich den Quatsch hier angehört haben. Ne? Ja, in diesem Sinne, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, bleibt mir gewogen, ne? Have a nice day und ich mache jetzt erstmal ein Stündchen die Augen zu. Ne? Man sieht und hört sich auf Facebook, bei WhatsApp, bei Instagram oder bei Spotify mit meinem Podcast Oldenburg, deine Stadt. So, ich bin raus. Thank you for listening. Have a nice day. Ciao.